Nimmst du schon auf? Ja, ja. Super. Magst du mit der ersten A-Folge anfangen? Aber ja, doch. Kurz sagen, wer wir sind, kurz sagen, was das Format ist und dann geht's los. Das habe ich nämlich gerade überlegt, weil der Julian bringt mich um, wenn ich das schon wieder mache. Hallo, wir sind's. Der Jürgen. Der Philipp. Der Dominik. Ich beeile mich jetzt, ja. Auch heute wieder haben wir für unser Format A, der Kurzform von Ach, 10 Hinweise für eine Persönlichkeit der Geschichte, die der Jürgen und der Philipp, in dem Fall von mir, erraten müssen. Und los geht's. Hinweis Nummer 1. Ich beging Selbstmord. Ebenso 2 meiner 5 Geschwister sowie mein Vater. Waren die in irgendeiner Sekte? Das ist nicht überliefert. Okay. Oh, Moment, stopp, ist überliefert. Moment. In dem Fall wird die Frage immer noch berechtigt. Kurt Cobain? Nein. Okay. Ja, also wie ist die Antwort auf meine Frage? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Hauptperson war in keiner Sekte. Die Hauptperson war in keiner Sekte. Okay. Jetzt wird's kurios. Hinweis Nummer 2. Neben meiner Haupttätigkeit war ich auch Reporter und Kriegsberichterstatter, zugleich Abenteurer, Hochseefischer und Großwildjäger. So Hunter S. Thompson? Nee. Ich musste gerade an den einen aus Full Metal Jacket denken, da war doch auch so ein... Sergeant Paula? Gab es da nicht auch einen Journalisten? Nee, so einen, nee, keinen Journalisten. Gab es da nicht auch so einen Schreiber? Yeah. Ja? Ja. Wie nein, der ist es nicht. Der ist es nicht, schade. Der Schreiber aus Full Metal Jacket. Schade. Aber es geht jetzt um Krieg. Im Ersten Weltkrieg meldete ich mich freiwillig als Fahrer des Roten Kreuzes und kam an die italienische Front. Als 18-Jähriger wurde ich während der zweiten Piave-Schlacht durch eine Granate schwer verwundet und in ein Krankenhaus in Mailand verlegt. Hier lag ich 3 Monate und verliebte mich unglücklich in eine Krankenschwester. Hm. Also ich kann schon eine Person ausschließen. Wer wäre das? Der Gründer vom Roten Kreuz, der war es dann nicht. Ja, nee, Hinweis Nummer 4. Ich blieb auch nach dem Ersten Weltkrieg als Reporter tätig. So berichtete ich zum Beispiel als Reporter aus dem griechisch-türkischen Krieg, aus Deutschland von der Ruhrbesetzung sowie vom spanischen Bürgerkrieg. Am Zweiten Weltkrieg nahm ich unter anderem an der Ardennenoffensive als Kriegsberichterstatter teil. Wenn du von der Ruhrbesetzung sprichst, meinst du nicht die Krankheit, ne? Was ist denn? Es gibt die Ruhe. Das ist eine Krankheit. Ah, okay. So, kenn ich nicht. Jetzt habe ich dir vorhin, egal, vergiss es. Also nein. Nee? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Filippo? Noch keinen Plan. Ich vermute mal, es geht in Richtung Journalist oder so Kolumnist oder ähnliches nach dem jetzigen Fahrplan. Vermute aber, wir biegen noch in eine ganz andere Richtung ab. Massenmörder. Zeitweilig wechselte ich auf die Seite der Aktiven und führte in einer umstrittenen Rolle als Kommandeur oder Berater eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern in Rambouillet. Im August 1944 erlebte ich die Befreiung von Paris mit. Wow. Also, wie kann man einfach, Charles de Gaulle? Nee. Ich überleg gerade, welcher Nationalität ist der gute Mann? Wissen wir das? So richtig? Ich wollte mir eigentlich wieder Notizen machen. Jetzt habe ich wieder meinen Blog nicht da. Verdammt. Nee, vielleicht ist es auch eine Frau. Also Widerstandskämpfer. Nein, es ist ein Mann. Als 18-Jähriger. Ja. Aber der ist ja dann auch schon, wir sind ja jetzt dann im Zweiten Weltkrieg und er hat den Ersten Weltkrieg schon irgendwie aktiv miterlebt und ist er ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Der ist jetzt auch nicht mehr so ganz... Nicht mehr ganz frisch. Nicht mehr so ganz frisch. Weil so bei Widerstandskämpfer, da denkt man ja immer so an die, wie sind die Geschwister Scholl und Weiße Rose und so, aber das waren ja alles junge Leute. Dominik äußert sich nicht. Ich weiß, also ich schätze mal, zu dem Zeitpunkt ist er tatsächlich so Mitte 40. Mitte 40. Okay. Anfang 40. Adolf Hitler. Nein. Wenn Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg im Untergrund gekämpft hätte, wäre das ganz schön Meta. Ja, aber er hat die Befreiung von Paris miterlebt, halt aus der Ferne und hat es vielleicht als nicht befreiend. Ich mach mal Hinweis Nummer 6 nicht hier. Befreiend empfunden. Bevor wir noch Hassmails kriegen. Ich behauptete in einem posthum veröffentlichten Brief, ich habe in beiden Weltkriegen 122 deutsche Soldaten getötet. Okay, offensichtlich war er nicht Deutscher. Oder hat zumindest nicht auf deutscher Seite gekämpft? An einer anderen Briefstelle gab ich vor, einen Kriegsgefangenen mit mehreren Schüssen getötet zu haben. Es fand eine Befragung durch eine Kommission statt, die mich jedoch entlastete. Auch ein Gutachten der Universität Hamburg von 2008 kommt zu dem Ergebnis, es handle sich bei den einschlägigen Briefpassagen um, in Anführungszeichen, fiktionale Aussagen. Was? Es ist bestimmt so ein total berühmter Autor. Ja. Na, Günter Grass auch nicht. Also ich überlege gerade so vom Alter her, wer könnte denn überhaupt noch passen? Das kann ja niemand sein, der jetzt die letzten paar Jahre ganz groß in den Medien und ähnliches war. Schwierig. Es ist Michael Ende. Jopi Heesters. Das ist halt so der Einzige, der einem einfällt, wenn es um alte Leute geht. Wenn es um alte Leute geht, genau. Ja. Oh Mann. So 1954 hielt ich mich in Uganda auf. Es ist Karl Peters. Und dort überlebte ich schwer verletzt 2 Flugzeugabstürze an aufeinanderfolgenden Tagen. Was? Er ist 2 Tage in Folge mit dem Flugzeug abgestürzt. Das ist mal Glück. Baron von Richthausen. Hinweis Nummer 8. Über alles verehrt werde ich jedoch in meiner Wahlheimat Kuba. Es gibt Museen, Festivals und Münzen, die mir gewidmet sind. Also es kann jetzt weder Fidel Castro noch Che Guevara sein. Das gibt's einfach nicht. Aber Um unseren häufigst zitierten Satz zu bringen, beim nächsten Hinweis wisst ihr es. Wie ist das aber? Nee, das ist immer so peinlich, wenn du sowas sagst. Oh, ich bin mir sicher. Na. Hinweis Nummer 9. Der Mojito war mein Lieblingsgetränk. Es gibt aber auch einen Cocktail, der meinen Namen trägt. Zitat: A man does not exist until he drinks. Was ein extrem geiles Zitat ist. So, sag ich's nicht? Es ist total peinlich jetzt. Danke, Dominik. Gibt es eine Persönlichkeit, hier, nach denen ein Drink benannt ist? Manhattan. Dr. Manhattan. Der Watchman. Nach dem ist übrigens auch das Projekt benannt. Ah, wieder was gelernt. Nein, jetzt wissen da draußen, wissen es wieder alle und ich weiß es wieder nicht. Jetzt fühle ich mich und wieder schlecht. Und wisst ihr, was das richtig Schlimme ist? Dass mein Hinweis Nummer 10 eigentlich deutlich schwächer ist, weil ich mir gedacht habe, dass es bei 9 eh schon erraten habe. Dr. Chivago. Gibt es nicht einen Drink, der Dr. Philipp, komm. Ich überlege ja gerade, was gibt es denn so für Tequila Sunrise. Tequila. Das klingt wie eine Stripperin. Die Stripperin Tequila Sunrise. Wow. Ich bin ja vorhin, als ich durch Nürnberg gefahren bin, haben sie außen ein Schild gehabt, es gibt Cocktails. Und der eine Cocktail hieß Sex on the Beach, den man ja kennt. Und es gab auch einen Sex on the Nordost at the Nordost. Tolle Geschichte, Dominik. Wie ist Hinweis Nummer 10? Philipp, last chance? Nope, I'm sorry. I'm very sorry. Du weißt doch, ich und Namen. Hinweis Nummer 10. Ich gewann sowohl Pulitzer-Preis als auch den Literatur-Nobelpreis. Bitte Grillenzert mehr einfügen im Edit. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, so, und jetzt. Ich habe super viel geschrieben, bevor ich den Literatur-Nobelpreis bekommen habe. Und das Buch, das mein Resümee geändert hat, hieß Der alte Mann und das Meer. Hemingway. Ja. Yeah. Ernest. Ich sag das halt gleich. Es gibt einen Hemingway als Drink? Ja, selbstverständlich. Den kenne ich auch nicht. Aber nee, bei Drink hätte man tatsächlich draufkommen können. So aber wie der Philipp Hinweise für Programmierer macht, ja, mach ich für Säufer. Aber ich hatte halt auch einen Deutschen vor Augen. So, ne? Ja. Ich hätte gar nicht mehr die Möglichkeit in Betracht gezogen, Ja, okay, Kuba und der Drink hätte... Aber warum ist er eigentlich auf Kuba so verehrt? Das weiß ich tatsächlich nicht. Na, der hat sich da irgendwann zurückgezogen und dann lebte da. Und seine Wahlheimat. Ja, ja, genau. Ja. Okay. Und dann hat er, glaube ich, auch viele Romane im Kuba inspiriert und so weiter und so fort. Oh Mann, das stinkt mir, dass ich das nicht weiß. Habt ihr der alte Mann und das Meer mal gelesen? Ja. Yeah. Das ist super. Yeah. Ja. Ich habe jetzt eher gedacht, es wäre ein Politiker, der dann auch der kubanischen Regierung bzw. Politik nahestehen würde aufgrund der Hinweise und habe jetzt gar nicht dran gedacht, dass es auch jemand ja so in dem Literaturumfeld sein könnte. Nee, der war einfach nur ein cooler Dude. Ja. Der, kennst du den Jimbo noch? Ja. Ich habe mit jemandem studiert, der hieß Jimbo. Jones? Nein. Oh. Ist eigentlich Christian Brunner, genannt Jimbo. Mhm. Und als wir von unserer Studium eine Abschlussfahrt gemacht haben, sind wir nach Capalonga in Italien auf den Zeltplatz und der Jimbo hat für die Runde Der alte Mann und das Meer vorgelesen. Wow. Das war voll schön. Schön. Der hat quasi den ganzen Tag dieses Buch gelesen und man konnte dazugehen oder auch mal wieder da hinkommen und so. Was für ein schöner super. Abschluss. Ja. Danke für die coolen Tipps, Hinweise, wie auch immer. Ich beging Selbstmord. So. Ja, das nein. wusste ich auch gar nicht, dass er Selbstmord beging. Ja, das hat natürlich immer wieder überhaupt nichts damit zu tun. Auf 7 Uhr morgens. Was war jetzt das mit der Sekte? Wer war jetzt deine Sekte? Hast du nicht gemeint, dass aus der einen Sekte, die auf dem Boot, auf dem Floß, war das nicht die Schwester vom Hemingway? Das war sein Bruder. Der Bruder? Deswegen bist du auf Hemingway gekommen, da hätte ich natürlich auch dran schwenken können. Nee, die war nicht in der Sekte, die haben ihre eigene Nation gegründet. Ich dachte, das wäre gleichzeitig eine Sekte gewesen. Nee, der eine war. Aber die Mikronation quasi auf dem Boot. Der eine war von der CIA und das andere war die Frau oder die Schwester oder die Tochter von dem Mafia-Boss. Ja. Yeah. Was man halt so macht. Hinweis auf unsere Folge über Mikronationen. Ach, wir senden noch? Ja. Okay. Dann vielen herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr einen tollen Tipp habt, was wir jeweils den anderen vorstellen sollen, schreibt uns eine Mail. Auf das-a.ch findet ihr Kontakt. Das wird jetzt aber dann kompliziert. Ich glaube, ich bin der Einzige, der diese Mails liest. Aber du hast uns dreien doch E-Mails, E-Mail-Konten eingerichtet. Da können die Leute hinschreiben. Ah. So denn, macht's gut. Tschüss.